Bei den Ewenken waren die Älteren die Entscheidungsträger. Vielerorts sind die Schamanen am Rande des sozialen Lebens angesiedelt und mitunter sogar von Opfern oder Festen ausgeschlossen. Die Variationsbreite ist riesig. Manche Gesellschaften besitzen bis zu 11 verschiedene Kategorien von Schamanen. Entscheidender noch, Schamanen sind nirgends allein verantwortlich für die spirituellen Belange. Wie die Anthropologin Caroline Humphrey betont, haben alle nordasiatischen Gesellschaften eine Vielzahl weiterer magisch-spiritueller Spezialisten. Bei den Jakuten kann man je nach Problem, Krankheit oder Missgeschick wählen, zu wem man geht. Zum Alhakchi, Zauberer, zum Manarik, Hysteriker, zum Körbüökchi, Prophet, zum Oyun, ein Mann, der in Trance mit den Geistern arbeitet, zur Udahan, eine Frau, die in Trance mit Geistern arbeitet, zum Otohut, Heiler, zur Iichen, weise Person. Um gar nicht erst von Experten in Sachen Kräuterkunde oder den Jagdzauberspezialisten anzufangen. Mancherorts helfen selbst Schmiede mit Magie aus. Westliche Gelehrte, die sich mit Schamanismus beschäftigten, haben also nicht nur ein intellektuelles Konstrukt geschaffen, bringt Hutton die Problematik auf den Punkt, sie haben sich willkürlich aus einer komplexen, reich verwobenen Welt indigener magisch-spiritueller Praktiken solche Praktika und Aktivitäten herausgesucht, die ihnen am aufregendsten und ungewöhnlichsten erschienen. Indem sie sich allein auf diese konzentrierten, brachten sie alles andere zum Verschwinden und schufen ein entstelltes und reduziertes Bild einer an sich fantastischen Vielfalt. Sie produzierten auch begrifflich eine Karikatur, so wie bereits der Kupferstich des monströsen Schamanen eine war. Der westliche Blick schuf den Schamanen. Bis heute spukt er in unseren Köpfen herum.